beweist. Oh, ey, oh. Der erste Hit nach langer Zeit. Oh, ey, oh. Die Jahre sind ins Land gegangen. Oh, ey, oh. Da haben wir gleich voll angefangen. Oh, ey, oh. Atomspione. Keine Frage. Atomspione. Sind dabei. Atomspione. Gegen Nazis. Atomspione. Gegen nordpolitische Heuchelei. Atomspione gegen nordpolitische Heuchelei.